C1B. Ja, Müller am Apparat. Grüße Sie, Herr Müller. Yildiz hier von der Ambulanz. Ich möchte Sie auch nicht lange stören. Dann schießen Sie mal los. Bei mir hat sich eben ein junger Mann vorgestellt, der seit gut 8 Wochen über diffuse Knochenschmerzen vornehmlich im rechten Oberschenkelbereich klagt. Hat er anamnestisch über ein Trauma oder eine ungewöhnliche Belastung berichtet? Nein, die Anamnese ist dahingehend völlig leer. Vom Orthopäden wurde schon eine konventionelle Aufnahme gemacht, die aber unauffällig ist. Unter NSAR-Medikation hat er zwar weniger Beschwerden, aber über eine ernsthafte Besserung berichtet er nicht. Mich würde noch interessieren, ob Sie im Labor etwas Auffälliges gefunden haben. Sie spielen wahrscheinlich auf die alkalische Phosphatase an. Genau. War so ein Gedanke von mir. Nein, die ist nicht erhöht. Bis auf ein grenzwertig normales CRP ist die gesamte Labordiagnostik Blande. Und es gibt auch keine Hinweise auf Sensibilitätsstörungen? Ich könnte Ihnen jetzt alle Befunde der körperlichen Untersuchung vorlesen. Sie waren durchweg normal. Auch die Sonographie war in Ordnung. Ja, ich verstehe schon. Meine Idee ist nun, dem Patienten eine Skelettszintigraphie zu empfehlen. Was halten Sie davon? Ja, bei dem von Ihnen beschriebenen Beschwerdebild würde ich in gleicher Weise vorgehen.